Kundgabe 7856. Empfangen am 22. und 23.03.1961. Göttliches Geistwirken. Zungenreden 2. Aus meiner Liebe und Gnade sollet ihr ständig empfangen dürfen. Euch soll niemals karg zugemessen werden. Ihr sollet bedacht werden eurem Verlangen gemäß. Und so auch sollet ihr belehrt werden, wenn ihr unwissend seid. Es soll euch Geistesgut zugeführt werden, so wie ihr es benötigt zu eurer Seele Heil. Es soll in euch Licht werden, und dieses Licht erstrahlt in euch durch das Wirken meines Geistes, weil ich euch liebe. Und niemals wird das, was ich euch gebe, eure Finsternis vermehren. Niemals wird es beitragen, die Nacht des Geistes über euch zu breiten. Denn wenn das ewige Licht euch seinen Liebestrahl zusendet, müsset ihr selbst im Licht stehen. Es muss hell werden in euch. Diese Grundwahrheit vergesset nicht, und ihr werdet dann auch immer ein rechtes Urteil fällen, wenn ein solches von euch verlangt wird über geistiges Wirken, dessen Ausgang umstritten ist. Was von mir kommt, kann immer nur Licht sein und immer nur Licht in euch entzünden. Was dagegen euch kein Licht zu bringen vermag, das ist nicht von mir, sondern hat seinen Ausgang bei meinem Gegner, dessen größtes Bestreben ist, euch in der Nacht des Geistes zu halten. Nun setzet aber nicht den Einwand dagegen, dass ihr nicht fähig wäret, ein rechtes Urteil zu fällen. Denn so wie ihr euch nur an mich wendet mit der Bitte um Erleuchtung des Geistes, so wie diese Bitte aus tiefstem Herzen kommt und um der reinen Wahrheit willen ausgesprochen wird, dürfet ihr euch auch wahrlich darauf verlassen, dass sie euch erfüllt wird. Denn ich freue mich eines jeden Menschen, dem die Wahrheit heilig ist, der nach ihr strebet und der sich an mich selbst wendet, der ich, die ewige Wahrheit, bin. Ich lasse euch nicht in der Nacht des Geistes, und ihr werdet immer dann die rechten Gedanken haben und hell und klar erkennen, ob ein Geistesgut in mir oder in meinem Gegner seinen Ursprung hat. Aber nur wenige Menschen begehren ernstlich die Wahrheit, und darum kann den anderen vieles als Wahrheit vorgesetzt werden, ohne dass sie den Irrtum erkennen. Denn sie nehmen dann auch gedankenlos alles an und sie vertreten es wieder ihren Mitmenschen gegenüber als Wahrheit und bringen immer mehr Finsternis in die Menschheit. Von meiner Seite aus kann keine gewaltsame Ausrottung solcher Irrlehren stattfinden, weil die Menschen immer wieder dem Wirken meines Gegners verfallen und ihm Zugang gewähren, solange sie nicht ernstlich das Licht begehren und von mir erbitten, und weil so lange ein Gegenwirken meinerseits ohne Erfolg bleibt des freien Willens der Menschen wegen. Und so kann ich immer nur denen Licht schenken, die der Finsternis entfliehen wollen. Aber diese werden auch durchstrahlt von meinem Liebelicht, und sie werden jederzeit erkennen, wo sich mein Gegner eingeschaltet hat, um die Gedanken der Menschen zu verwirren. Und sie werden wissen, dass das niemals mein Wirken sein kann, was den Menschen Rätsel zu lösen aufgibt, dass niemals ich am Wirken bin, wenn Menschen reden, was niemand verstehen kann, wenn sie sich als vom Geist Gottes erfüllt ausgeben und dem Mitmenschen keinerlei Licht zu geben vermögen. Glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet ernstlich. Denn auch mein Gegengeist ist am Wirken, besonders in der Zeit des Endes. Und er wird immer mehr Verwirrung anrichten, und er wird sich auch hinter meinem Wort verstecken, hinter dem Buche der Väter. Er wird euch Menschen in den Irrtum hineinziehen und dies auch können, weil ihr glaubet, in der Wahrheit zu stehen und darum nicht ernstlich die Wahrheit begehret, wozu ihr mich anrufen müsstet um Erleuchtung. Ihr glaubt, die Wahrheit aus dem Buche der Bücher schöpfen zu können, und ihr versäumet es, mich um den rechten Geist zu bitten, dass ihr jenes Buch auch recht verstehet, dass ihr nicht den Buchstaben leset, aber nicht den Geist erfasset, der hinter den Buchstaben sich verbirgt. Denn der Buchstabe tötet, der Geist erst macht lebendig. Des Wortes geistigen Sinn aber erfasset ihr erst dann, wenn in euch selbst Licht entzündet ist, wenn in euch mein Geist wirken kann, der euch von innen heraus erhält, so dass ihr nun auch begreifet des geschriebenen Wortes Sinn. Und immer sollet ihr prüfen, ob ihr lichtvollst aufgeklärt werdet. Denn nur das ist von mir, was euch diese lichtvolle Aufklärung gibt. Was ihr nicht begreifet, trotz guten Willens, was euch in erneutes Fragen versetzt, das ist nicht von mir. Und ihr könnet es unbedenklich ablehnen, als Wirken meines Gegengeistes, und brauchet nicht zu fürchten, eurer Ablehnung wegen zur Verantwortung gezogen zu werden. Denn immer wird das Licht euch wohltätig berühren, während die Finsternis euch zurückschrecken lässet, die ihr nach Licht verlangt. Und solange ihr fraget, solange ihr nicht klar sehet, wirket nicht mein Geist, sondern es ist der am Werk, der wieder das Licht ist, das heißt, wieder die Wahrheit ankämpfet, und diesen sollet ihr fliehen. Amen.